Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe der anarchistischen Lach- und Krachgeschichten. Diesmal mit dem 10-jährigen Geburtstag des New York in Bethanien und einem Interview über eine Reise in die kurdischen Gebiete der Türkei. Gesprochen haben wir außerdem mit einem alten Bekannten, der euch sicher als Botschafter des Vatikan in Erinnerung geblieben ist. Gemeint ist natürlich Sam Fink. Eine traurige Botschaft erreichte uns zudem aus dem Ruhrgebiet, wo ein langjähriges anarchistisches Projekt seine Arbeit eingestellt hat. Abgerundet und vervollständigt wird unsere Sendung wie immer durch Nachrichten aus aller Welt und die schon erwähnten Lach- und Krachgeschichten. Diesmal aber nicht mit der Maus und dem Elefanten, sondern mit Emma und Alex. Der Juni war auch für uns ein ziemlich ereignisreicher Monat. Wir haben mehr als dreimal so viel gepodcastet als sonst, weil wir den Protest gegen den G7-Gipfel in Bayern aus anarchistischer Sicht begleitet haben. Wer das Ganze nachhören will, findet unseren Podcast unter aradio.blogspot.de oder auf indimedia.org. Zuallererst wollen wir dem Projekt New York in Bethanien zum 10-jährigen Bestehen gratulieren. Die Älteren unter euch werden ja sicher von der Räumung des Hauses in der Yorkstraße 59 im Jahr 2005 mitbekommen haben. War ja auch in den Zeitungen und so. Als Reaktion auf die Räumung wurde ein paar Tage später der Südflügel des Bethaniens besetzt. Da die Verantwortlichen im Bezirk das Gebäude nicht sofort räumen ließen, konnten sich die BewohnerInnen von Duldung zu Duldung und schließlich zu einem Vertrag durchhangeln. Am Ende bleiben jedoch Fragen. Welche Perspektiven gibt es fürs New York und für Besetzungen in Berlin ganz allgemein? Das alles und mehr erfahrt ihr in einem Interview, das wir demnächst auf unserem Blog veröffentlichen werden. In vergangenen Podcasts haben wir über die Entwicklung in Rojava berichtet, den autonomen Gebieten der kurdischen Bewegung, die sich geografisch an der nördlichen Grenze des syrischen Staates befinden. Um zu erfahren, wie die Lage auf der türkischen Seite ist, sprachen wir mit einer Person, die vor Ort war und innerhalb einer von mehreren Delegationen an einer Route durch den Südosten der Türkei teilnahm. Das insgesamt 40-minütige Interview werden wir in Kürze auf unserem Blog aradio.blogspot.de veröffentlichen. Im Folgenden hört ihr einen Ausschnitt daraus. Genau, ich war auf der dritten Route. Das war dann die Botan-Route, sogenannte. Botan ist die Region ganz im Südosten. Und wir waren dann in den Städten Mardin, also das ist die Stadt, wo Mesopotamien anfängt, Cizre, da ist die Bewegung also sehr, sehr stark. Da ist die ganze Innenstadt auch eigentlich befreit von der Polizei und vom Militär, von der Jugendbewegung vor allem. Dann in Schirnak auch sehr, auch eigentlich so eine Hochburg der Bewegung, da wurden auch gerade von der JDGA, von so einer illegalen Jugendorganisation, wurden auch mehrere Leute festgenommen vor den Wahlen. Und dann eigentlich durch Butantal, also so links und rechts, ein paar tausend Meter hohe Berge, bei Dauerregen und irgendwie 20 Polizei- und Soldatenkontrollen, sind wir bis nach Yüksekova, auf Kurdisch heißt Geva die Stadt. Und das ist dann schon fast die iranische Grenze gefahren. Wenn du sagst, dass diese Städte schon sozusagen befreit sind, kann man sich das dann so vorstellen, dass dann dort auch der demokratische Konföderalismus tatsächlich stattfindet? Oder ist das in so Mischformen oder... Oder wenn du sagst, dass die Bewegung sehr stark ist, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also zunächst einmal sind das halt Städte, wo in der Regel HDP in der Kommunalregierung ist, also die linke pro-kurdische Partei, die jetzt so ein Bündnis aus türkischen linken Gruppen und LGBT-Gruppen, armenischen Parteien und kurdischen Parteien so ist. Also das heißt auf Parlament oder ja auf so irgendwie demokratisch türkischer legaler Form sind die halt sozusagen in der Regierung. Haben aber da relativ wenig Handlungsfähigkeit, weil die kaum Geld kriegen von der Zentralregierung. Und gleichzeitig, genau, ist es ja, sehen sie sich auch als Initiativpartei, das heißt, die versuchen so mit der DBP, das ist so eine Partei, die sozusagen für den Aufbau des demokratischen Konföderalismus da ist, versuchen die halt so auch den demokratischen Konföderalismus in die Bevölkerung zu bringen. Das heißt, die haben überall Doppelämter, also immer eine Frau und ein Mann für alle Positionen, versuchen überall Stadtteilräte, Straßenräte und so aufzubauen. Und in den Städten, wo die Bewegung sehr stark ist, ist das auch fast überall so. Ahmet hat zum Beispiel, also die Stadt, wo wir am Anfang waren, die hat so ein bisschen mehr als 1 Million Einwohner vielleicht und die hat 60 Stadtteilräte. Ich weiß nicht, wie viele es in Geva sind, ich glaube, da weiß ich die genaue Zahl, aber es waren auch auf jeden Fall schon ein paar Dutzend irgendwie. Oder ja, 15 oder 20, glaube ich. Und ja, da wird halt sozusagen diese Rätedemokratie so ein bisschen aufgebaut, ja, die ja Teil von demokratischen Autonomie ist. Das ist ja diese drei Paradigmen, also Demokratie, Geschlechterbefreiung, Ökologie. Und ja, in Gewer zum Beispiel konnte man auch sehen, dass halt Ökologie, also die haben eine Dorfkommune gehabt, wo Leute halt so basisdemokratisch das ganze Dorf aufgebaut haben mit Rätestruktur und halt die ganzen landwirtschaftlichen Anbauflächen kollektiviert haben und auch ganz viel von deren Überschüssen, die sie hatten, zum Beispiel nach Kobani und in Schengen gebracht hat, während der Zeit, in der die Situation da besonders hart war. Genau, also sieht man halt schon, dass es vieles umgesetzt wird. Und dann gibt es halt lauter Organisationen, die alle halt versuchen, auch nach diesem Geschlechterbefreiungsprinzip halt immer eine Doppelrolle von Ämtern zu haben. Es gibt selbstorganisierte Frauenzentren, die Jugend organisiert sich auch nochmal selbst. Ja, und vor allen Dingen in Gewer und Gisa, da sieht man das auch an der Jugendbewegung. Also die ist halt sehr, sehr stark und ist dann halt auch oft in die Auseinandersetzung mit der Polizei direkt verwickelt. Hm. Das heißt, also die sorgen eigentlich dafür, dass also sie haben inzwischen eigentlich auch die Sicherheit in der Stadt organisiert, ja, also es gibt nachts so Straßenkontrollen und so und die machen auch relativ harte Kampf gegen Prostitution und Drogen, also auch nicht auszuschließen, dass mit körperlicher Gewalt passiert, so. Wo das halt auch umgesetzt wird, sieht man halt in diesen ganzen vielen, vielen, vielen kleinen Vereinen. Also es gibt den Verein fürs Leben in Gisele, gab es den. Das ist so eine Form, wie man Gerichte umgeht. Also es ist nicht eine so Strafjustiz sozusagen, sondern es sind gewählte Vertreter aus den jeweiligen Stadtteilen. Ja, auch also mit einer 40% Geschlechterquote und die dann so ein Gremium sind, zu denen Leute hinkommen können, wenn sie Probleme haben. Also oft sind das halt eher soziale Konflikte. Also vielleicht in der Familie, Ehemann, Frau oder auch zwischen verschiedenen Familien. Also es gibt ja noch große Clanstrukturen. Und die versuchen das dann sozusagen auf so einem Konsensentscheid irgendwie, so dass beide Parteien damit okay sind, zu klären. Was auch traditionell eigentlich eine relativ normale Form ist, mit Konflikten umzugehen. In dem Fall sind die aber auch noch demokratisch legitimiert und nicht einfach irgendwie der Clan-Chef oder so. Und das ist halt auch zum Beispiel eine sehr, sehr spannende Sache, wie versucht wird, halt auch Justiz anders anzugehen und auch so dadurch so Gefängnisse abzuschaffen. Hm. Ja, und also der türkische Staat schafft es dann tatsächlich nicht mehr, da dagegen effektiv vorzugehen oder das zu unterbinden? Oder wie kann man sich da die Repression vorstellen? Du sagst, dass teilweise die Jugendbewegung es schafft, den Schutz herzustellen. Ja, also der türkische Staat ist halt überall. Also man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass das so ein befreites Gebiet ist, dass das easy läuft irgendwie, sondern es gibt halt ununterbrochene Repression vom türkischen Staat. Also es gibt überall gepanzerte Polizeieinheiten, überall Soldaten, also an jeder Einfahrt von jeder Stadt eigentlich. Gibt es in jedem Einfahrt in die Stadt und in jeder Ausfahrt von der Stadt Militärkasernen. Die sind auch immer weiter ausgebaut worden, gerade jetzt während des Friedensprozesses. Und wenn ich befreit sage, ist diese halt nur der innere Stadtkern gemeint, wo die Straßen eng sind und wo man einfach praktisch nicht reinkommt. Und trotzdem ist halt die Polizei ja nicht allgegenwärtig. Also auch militärisch könnten die sich auch, also ist es wahrscheinlich kein ausgeglichenes Niveau, aber auch einfach durch die Entschlossenheit und Motivation eigentlich von der gesamten Bevölkerung sieht man das halt, dass die Jugendbewegung da halt zum Beispiel in den Kämpfen, die entstanden sind, nachdem in Kobani halt das immer klarer wurde, dass der türkische Staat ISIS unterstützt, also Leute rüberlässt, Waffen liefert, gab es halt große Ausstreitungen in Gisele. So ein paar Tage lang Straßenschlachten, die haben halt Gräben aufgezogen, ganze Stadtteile haben sich komplett irgendwie der Polizei entledigt und gab halt auch mehrere Tote, Jugendliche. Also ich glaube, der türkische Staat hat 7 Jugendliche erschossen. Einen davon ein paar Stunden, nachdem Öcalan halt dazu aufgerufen hat, die Unruhen irgendwie sein zu lassen, weil sie ja gesagt haben, so, wir wollen Frieden, wir sind im Friedensprozess, so, wir wollen nicht auf die Provokation eingehen. Und dann hat der türkische Staat, glaube ich, einen 14- oder 15-Jährigen auch noch an dem gleichen Tag geschossen. Und also sowas ist halt auch normal, also das ist völliger Alltag für die, wenn man in generell in Kurdistan, aber in Nordkurdistan halt lebt, also diese Repressionen, also dass Menschen sterben, hat man eigentlich in jeder Familie gesehen. Ja, also es gibt in jeder Familie Leute, die umgekommen sind, entweder durch Repression des Staates oder halt auch im Kampf. Ja, also viele, viele Familien haben 1, 2 Leute, die in den Bergen sind, also bei der Guerilla sind zum Beispiel. hast du auch einen Einblick bekommen, ob auf einer ökonomischen Ebene da das auch umgesetzt wird, also dass es sowas wie Kollektivbetriebe gibt oder ob die Versorgung von solchen Städten, die wo die Bewegung sehr stark ist, es da auch eine ökonomische Autonomie gibt? Ja, also einerseits halt diese Dorfkommunen, die entstehen. Also in der Region Gerber gab es halt mehrere inzwischen, die auch so die ersten, die das angefangen haben, versuchen halt auch andere anzustoßen, das selber zu tun, was halt oft auch Überzeugungskraft bedeutet, weil es halt oft auch noch so eher konservative Familienstrukturen gibt, wo der Mann nicht möchte, dass die Frau halt gleichberechtigt mitarbeitet und so weiter und so fort. Und ich möchte, dass die dann halt in den Räten sich auch organisieren, was halt immer dazugehören würde, wenn es diese demokratische Autonomie entwickelt wird. Aber viele Dorfkommunen sind halt gegründet worden und fangen an mit dieser kollektiven, kooperativen Wirtschaft. Und in den Städten haben wir persönlich zwei Kooperativen von der Frauenbewegung besucht. Die eine war eine Bäckerei oder so ein kleiner Baklava-Laden, kann man sagen. Genau, die, wo verschiedene Frauen, also so Mütter vor allem auch, die halt selber zu Hause waren und sich um Kinder, also Kinder betreut haben, dann Sachen vorbereitet haben, die dann von einer anderen Frau in einem Laden verkauft wurden, so dass die halt auch wirtschaftlich unabhängiger werden von ihren Männern. Und dann andere Laden, die haben Kebab gemacht, auch eine Frauenkooperative, und die haben zum Beispiel auch Kebab an so eine Schule, also na, sozusagen Mittagessen für die Schule produziert. Ja, und da sieht man das halt in Ansätzen so, in kleinen Zellen, sag ich mal. Und ja, aber so auf die Größe gesehen, das ist halt gerade eher so ein Projekt von, ja, demokratische Strukturen aufbauen. Und die Bewegung sagt auch so ein bisschen, also zum Beispiel so Enteignung und so sind eigentlich nicht das Thema. Also wenn man so ein bisschen weg ist von diesem sozialistischen Ansatz der 70er, 80er Jahre und man eigentlich so denkt, man muss erstmal eine Alternative aufbauen. Ja, also so nach dem Motto, wenn die Leute alle gemeinsam über ihr Leben entscheiden, dann werden sie auch sich der Großgrundbesitzer entledigen. Und es gibt halt genug Land, um eigene alternative Wirtschaftsformen aufzubauen, die dann sozusagen am Ende die anderen überflüssig machen. Also so wurde uns das erklärt. Aber es ist noch nicht so ganz genau klar, wie man halt an Großgrundbesitzer rangeht. Und da waren wir auch nicht ganz, also die stehen laut Aussage der Leute, die wir vor Ort getroffen haben, auch hinter der Bewegung oft. Aber ich weiß nicht, inwieweit sie dahinter stehen, aus Sympathie oder aus halt so einem, ist vielleicht besser für sie. Ja, ich konnte nicht so genau erkennen, ja, inwieweit die halt ihre, sag ich mal, relativ, ja, große wirtschaftliche Macht halt auch irgendwie angetastet wird oder nicht. Wer sich über die aktuellen Entwicklungen informieren möchte, kann das zum Beispiel auf viradnews.com machen. Die Webseite des Verbandes der Studierenden aus Kurdistan, kurz YCK, lautet yxkonline.com. Jetzt folgt erstmal Musik, und zwar der Song Nikrophorus Humator der Band Six Leaves Left aus ihrem Album Five Leaves Left. Oh, Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Wie jeden Monat präsentieren wir euch auch dieses Mal in unserem Newsflash aktuelle Meldungen aus der deutschen Politik und Gesellschaft. Aus einem etwas anderen Blickwinkel. Bundespolizeifamilie verwehrt sich gegen Pauschalverurteilungen. Nachdem weitere Fälle von Misshandlungen im Gewahrsam der deutschen Bundespolizei bekannt geworden sind, reagieren Verantwortliche mit Kritik. Die Vorwürfe seien ganz billig. La Familia, wie die Institution liebevoll genannt wird, habe schließlich von der Gesellschaft das Gewaltmonopol zugesprochen bekommen. Und bei diesem Arsenal an Waffen sei es schließlich kein Wunder, wenn einzelne Sprösslinge auch mal über die Stränge schlagen würden und dabei ein Zahn abfalle. Das sei schließlich in allen guten Polizeifamilien so. Parteien besinnen sich auf ihr gemeinsames Interesse, die Bevölkerung zu regieren. Nachdem WissenschaftlerInnen festgestellt haben, dass die sinkende Wahlbeteiligung schlecht für das parlamentarische System sein könnte, haben CDU, CSU, SPD, Grüne, Linke und FDP prompt ihre Differenzen beiseite gelegt. Die Generalsekretäre und BundesgeschäftsführerInnen der sechs Parteien trafen sich am 12. Juni hinter verschlossenen Türen und beschlossen, öffentlich bekannt zu geben, dass sie doch mehr gemeinsam haben, als sie bislang zuzugeben bereit waren. Sie wären ja schön blöd, wenn der Parlamentarismus plötzlich von sogenannten StimmverweigerInnen grundsätzlich in Frage gestellt würde. Ganz große Überraschung. FIFA-WM gekauft. Nachdem jahrelang bekannt war, dass die FIFA-WM der Männer in Deutschland 2006 von Titanic gekauft worden war, wurde jetzt öffentlich, dass dies auch für die anderen Ausgaben dieses Kolosseum-Ersatzes gilt. Expertinnen wundern sich allerdings über die überraschten Gesichter, wurde doch damals ganz offiziell verlautbart, dass die Spiele laufen wie geschmiert. Global Peace Index in der Kritik. Der Weltfriedensindex wird jährlich vom Institute for Economics and Peace herausgegeben. Nach der aktuellen Veröffentlichung der Rangliste für 2014 und einer Einschätzung der Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren kam es zu massiver Kritik von praktisch allen Seiten. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise sei es anzuraten, den Index zu modernisieren, so ein Sprecher der UNO. Die negativen Schlagzeilen, die eine Veröffentlichung von Zahlen zur sinkenden Friedfertigkeit auf der Welt nach sich zieht, ließen sich relativ leicht in die sinnvollere Verkündigung positiver Wirtschaftszahlen für Rüstungskonzerne übersetzen. Auf diese Weise würden die Menschen wieder Hoffnung schöpfen und sogar auf mehr Wachstum in dieser Zukunftsbranche setzen, so der UNO-Sprecher weiter. Bundesregierung in NSA-Affäre unter Beschuss. Nachdem die Bundesregierung bestimmt hat, dass nur ein von ihr eingesetzter Sonderermittler Einsicht in die berühmt-berüchtigte NSA-Selektorenliste aller ausspionierten Ziele bekommen soll, hagelt es Kritik von Seiten der Opposition. Natürlich kritisiert diese, von dem Verfahren ausgeschlossen zu sein. Die größte Kritik gibt es allerdings zum Vorgehen der Bundesregierung, die die eigentlichen Abläufe im politischen System allzu unverblümt offenlege. Wenn wir so weitermachen, wird uns doch niemand mehr abnehmen, dass die Leute mitbestimmen können. So eine verdruckste linken Abgeordnete, die anonym bleiben wollte. Antiautoritäre Pädagogik ist so eine Sache. Es kommt halt durchaus darauf an, wer sie anwendet. Und damit kommen wir zu einem Thema, bei dem Libertäre natürlich gleich aufschreien, der Vergabe von Noten. Aber eben auch die Fälschung derselben. Ich begrüße im Studio den ehemaligen Botschafter beim Vatikan, Sam Think. Nein. Lehrbeauftragter Sam Think wäre in diesem Fall richtig. Wobei es ja durchaus um Märchengeschichten geht, oder? Dieses Mal wollen wir mit Ihnen ja über den Fall reden, wo Sie als Lehrbeauftragter an einer technischen Hochschule die Noten für 35 StudentInnen erfunden haben. Sie sind wieder so gehässig. Ich habe nichts erfunden, schon gar keine Märchen. Aber die Klausuren haben Sie schon verbummelt. Und dann, wie heißt es so schön, die Noten freihändig vergeben. Ich habe die Noten auf Grundlage meiner Korrekturnotizen rekonstruiert. Und dabei war Ihre Korrektur aber sehr lax, wollte ich sagen. Ich hatte sehr gute Studierende. 7 davon waren so gut, dass sie sogar Bestnoten bekamen, obwohl sie bei der Klausur gar nicht anwesend waren. Ich könnte Ihnen das erklären, aber ich mache es nicht. Sind Sie mit dieser Behauptung nicht schon auf die Nase gefallen? Ja, dieses verdammte Internet. Also ich entschuldige mich für diese nicht besonders glückliche Formulierung. Schon wieder ein Selbstzitat. Naja, apropos Internet. Wir würden Ihnen gerne ein Video vorspielen, wo Ihr guter Freund Armin Laschet, seines Zeichens CDU-Chef in Nordrhein-Westfalen, eine Lobesrede auf die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen hält. Klingt Ihrer Position verdammt ähnlich. Wir würden Sie gerne bitten, das bezüglich Ihres Falls zu kommentieren. Also gut, wenn es Ihnen Spaß macht. Na sicher. In den Veranstaltungen besteht die Möglichkeit für die Studierenden, etwas aus der Praxis zu erfahren. Das ist auch richtig so. Aus der Praxis der europäischen Institutionen. Taschenspielertricks vielleicht, um manche zu schröpfen und andere besser zu stellen? Diese Kurse waren alle in bester europäischer Tradition organisiert. Vielleicht manches, was nicht in den Lehrbüchern steht. Aber stattdessen im Parteibuch? Hören Sie doch auf. Und Europa so konkreter zu verstehen. Na sehen Sie, es geht doch darum, ein Verständnis für Europa und beispielsweise das Thema der Migration zu entwickeln. Sie spielen damit wahrscheinlich auf Ihren neuesten Skandal hin, wo Sie womöglich wegen Steuerhinterziehung angeklagt werden, weil Sie ein von bis zu 18 Ministeriumsmitarbeiterinnen formuliertes Buch privat verkauft und die Einnahmen gleich mal nicht versteuert haben, wie? Ach, wissen Sie. Gehen Sie jetzt wieder ins Gefängnis? Ich halte nichts von Gefängnisaufenthalten. Da geben wir Ihnen zur Abwechslung mal recht. Keine Sorge, ich bin nicht weg vom Fenster. Ich habe noch viele Ideen für Nordrhein-Westfalen oder die Bundesrepublik insgesamt. Mit dieser Drohung verabschieden wir uns an dieser Stelle von unserem Gast. Bis zum nächsten Mal. Nun eine kurze Auflockerung mit der Hip-Hop-Band Fagne aus Prag und ihrem Song Plastikovi Poteseni. Tisíc vidím, úsměvy, pro které se za sebe stydím, ze všech těch plov. nejlepším svět září. Jak jim odporovat, když se tak šťastně tváří. Ať chci nebo nechci, je rafinovaně. Použiju proti mě všechny dostupné zbraně. Sebevědomě ujišťuju všechno, co už bylo. Nevymyslíš něco, svět náš by převrstvilo. Leute, seid mal ruhig. Emma will was sagen. Menschen haben nur so viel Freiheit, wie sie Willenskraft und Mut haben, sie sich zu nehmen. Emma sagt, unsere Rubrik mit Zitaten von Emma Goldman. 2015 jährt sich der Todestag der russischen Anarchistin nun zum 75. Mal. Zu diesem Anlass hört ihr ausgewählte Einblicke in ihr Denken. Angesichts der Repression gegen AnarchistInnen in Tschechien und Spanien und der Beschlagnahmung zahlreicher Dokumente haben auch wir uns mit der Verfolgung unserer Genossinnen durch den Staat beschäftigt. Allerdings diesmal aus einer historischen Perspektive. Vor 98 Jahren, 15. Juni 1917, Razzia bei Mother Earth und The Blast und Verhaftung von Emma Goldman und Alexander Bergmann. Schwere Schritte stampfen die Treppe herauf, während die Redaktionen der Mother Earth und ein Stockwerk darüber von The Blast auf Hochtouren an den Juli-Ausgaben der Magazine arbeiten, dessen HerausgeberInnen Emma Goldman bzw. Alexander Bergmann sind. Sie verarbeiten gerade wohl auch die am Vortag abgehaltene Antikriegsversammlung in der Forward Hall am New Yorker Broadway. Der mit etwa 1000 Plätzen ausgestattete Saal war maßlos überfüllt und von Bullen umzingelt. Nun platzt etwa ein Dutzend Uniformierter in die Büros und ihr Oberboss schreit: Emma Goldman, Sie sind verhaftet. Und Bergmann auch. Wo ist er? Auf die obligatorische Frage nach dem Durchsuchungsbefehl erklärt er, dass dieser angesichts der zahlreichen Gründe, die Verantwortlichen für die Mother Earth hinter Gitter zu bringen, nicht nötig sei. Mit sarkastischen Sprüchen auf den Lippen zieht sich Emma auf ihr Zimmer zurück, um sich für eine Nacht im Knast angemessen zu kleiden, während die Büros kistenweise leergeräumt werden. Zusammen mit Alexander wird sie anschließend im Wagen des Oberfuzis, welch Ehre, zunächst auf eine Wache chauffiert, wo sie ihren Anwalt sprechen können. Schließlich landen sie im Toms-Gefängnis in Manhattan. Für eine bzw. einen der beiden hat ihr Freundeskreis die Kaution von je $25.000 schnell aufgetrieben. So ist Emma nach einigen Tagen vorerst wieder auf freiem Fuß. Alexander will ihr unbedingt den Vortritt geben. Sie selbst hätte es sinnvoller gefunden, wenn ihr Freund sein verletztes Bein draußen auskurierte. Sie hätte sich die Zeit schon mit einem spannenden James-Joyce-Roman vertrieben. Alexander wird am 25. Juni, zwei Tage vor der ersten Gerichtsverhandlung, ausgelöst. Die Anklage lautete Verschwörung gegen den Selective Draft. Der Selective Draft Act oder Selective Service Act wurde am 18. Mai 1917 verabschiedet und sollte den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg ermöglichen. Damit wurde den meisten Männern eine Wehrpflicht auferlegt. Zur Einberufung in die Armee mussten sie sich registrieren lassen. Emma und Alexander hatten dazu aufgerufen, dies zu verweigern. Sie hatten als Reaktion auf den Selective Service Act die No Conscription League gegründet, in deren Manifest es heißt: Wir sind gegen den Wehrdienst, weil wir Internationalistinnen und Antimilitaristinnen sind und wir uns allen von kapitalistischen Regierungen geführten Kriegen entgegenstellen. Wir kämpfen für das, wofür wir uns selbst entschieden haben zu kämpfen. Wir werden niemals einfach nur kämpfen, weil es uns befohlen wurde. Wir denken, dass die Militarisierung Amerikas etwas Schlechtes ist, dass mit seinen antisozialen und antilibertären Folgen alles Gute, das die amerikanische Beteiligung am Krieg vielleicht mit sich bringt, bei weitem überwiegt. Wir werden mit all unserer Kraft Widerstand gegen die Wehrpflicht leisten und wir werden alle unterstützen, die aus ähnlichen Gründen den Wehrdienst verweigern. Zum ersten Verhandlungstag wird Emma im Gerichtssaal von ihren Freundinnen und politischen Weggefährtinnen mit Blumen und Geschenken empfangen. Es ist ihr 48. Geburtstag. Beschwingt treten sie und Alexander den Kampf gegen den Staatsanwalt an. Auf die Unterstützung durch ihren guten Freund und Anwalt Harry Weinberger verzichten sie dabei. Dazu schreibt Emma in ihrer Autobiografie Living My Life: Wir glaubten nicht an das Gesetz und seine Maschinerie. Und wir wussten, dass wir keine Gerechtigkeit erfahren würden. Wir würden stattdessen komplett ignorieren, was für uns eine schiere Farce war. Wir würden uns weigern, an den Gerichtsprozeduren teilzunehmen. Sollte sich diese Methode als unpraktikabel erweisen, würden wir uns für unseren Fall selbst einsetzen. Nicht um uns zu verteidigen, sondern um unsere Ideen öffentlich zu äußern. Und das tun sie dann auch. Alexander beginnt damit, der Jury mit Hilfe von Fragen auf den Zahn zu fühlen. Er bombardiert sie regelrecht mit Gewissensfragen über soziale, politische und religiöse Belange, wobei er, laut Emmas Erinnerung, stets humorvoll und charmant bleibt. Seine Standpauke führt sie dann mit Fragen zu gesellschaftlichen Missständen, unter anderem bezüglich des Umgangs mit Liebesbeziehungen und Entscheidungen über das In-die-Welt-Setzen von Kindern fort. Natürlich versucht der Staatsanwalt sein Bestes, um die Reden der beiden zu stören und ermahnt sie mehrfach, sich endlich auf das vermeintlich Wesentliche zu konzentrieren. Trotzdem können die Anwesenden ihre Verblüffung bzw. Amüsiertheit über das unerwartete Verhalten der Angeklagten kaum verbergen. Für eine Weile ist der Gerichtssaal gefüllt mit anarchistischen Themen und Standpunkten, deren Verkörperungen zwar auf der Anklagebank sitzen, diesmal aber die Rolle der AnklägerInnen übernommen haben. Doch dann wird das typische Prozedere, Vorlage von Beweisen, Befragung von ZeugInnen, durchgezogen. Nach nur 2 Verhandlungstagen werden Emma und Alexander von der Jury schuldig gesprochen, sich gegen die Umsetzung eines staatlichen Gesetzes, des Selective Draft Act, verschworen zu haben und erhalten vom Richter die Höchststrafe von jeweils 2 Jahren Knast und $10.000 Bußgeld. Der Staatsanwalt soll darüber hinaus die Gerichtsprotokolle an die Einwanderungsbehörden leiten, mit der Empfehlung, Emma und Alexander nach ihrer Haft auszuweisen. Der Immigration Act von 1903, auch Anarchistinnen-Ausschlussgesetz genannt, und seine Erweiterungen in den Jahren 1917 und 1918 machen es möglich. Am Tag der Verhaftung, dem 15. Juni 1917, trat auch das Spionagegesetz in Kraft, das immer noch gilt und mit dem auch Edward Snowden derzeit konfrontiert wird. Es wurde zunächst genutzt, um Wobblies zu verurteilen. Darüber hinaus wurden alle Strukturen, die der Kriegstaktik nicht entsprachen, versucht lahmzulegen. So wurde zum Beispiel die postalische Verteilung anarchistischer und sozialistischer Printmedien untersagt. Die Mazer-Öz-Redaktion sieht deshalb nach Emmas Verhaftung in der weiteren Erstellung des Magazins keinen Sinn mehr. Für The Blast gilt dasselbe. Emma und Alexander entscheiden sich dann zusammen mit ihren Freundinnen draußen dazu, nur noch ein schlankes Blättchen, das Mazer-Öz Bulletin, herauszugeben, für das auch Emma und Alexander weiterhin aus dem Knast schreiben sollten. Emma trifft die Einstellung der Mother Earth, in die sie über Jahre hinweg einen Großteil ihrer Kraft gesteckt hatte, härter als ihre eigene Verurteilung. Sie schreibt: Im Vergleich zur patriotischen Gewaltwelle war die Unterdrückung der Mother Earth unbedeutsam. Aber für mich war es ein größerer Schicksalsschlag als die Aussicht auf 2 Jahre Gefängnis. Kein Nachwuchs aus Fleisch und Blut hätte seine Mutter so absorbieren können, wie mich dieses Kind ausgesaugt hat. Ein Kampf über ein Jahrzehnt, anstrengende Touren für seine Unterstützung, viele Befürchtungen und Kummer waren mit der Erhaltung der Mother Earth verbunden. Und nun, mit einem Schlag, wurde sein Leben ausgelöscht. We'll be right back. Am 11. Juni war übrigens der internationale Solidaritätstag für alle anarchistischen Langzeitgefangenen. Dieses Jahr gab es 41 Aktionen in 39 Städten, allerdings leider in keiner in Deutschland gelegenen. Vielleicht ändert sich das ja nächstes Jahr. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Die Anarchie herrschte auch diesen Monat in der deutschsprachigen Presselandschaft. Und im Gegensatz zu vielen anderen Monaten geht es dieses Mal richtig ins Eingemachte, um Strategien, Zustandsbeschreibungen und überraschende Erkenntnisse. Wir steigen gleich ein mit einem verwirrenden Beitrag in der Neuen Züricher Zeitung. Unter dem Titel »Eine Währung ohne Regeln« heißt es in dem Artikel schon mal sehr erfreulich »Niemand mag Gesetze und Regeln«. Doch dabei will es die Zeitung dann doch nicht belassen, obwohl sie offenkundig hin und her gerissen ist. So sympathisch die Idee eines von Obrigkeiten freien Miteinanders sein mag, ganz ohne Ordnungsrahmen funktioniert keine Gesellschaft und keine Volkswirtschaft. Scheinbar ist sie so hin und her gerissen, dass sie plötzlich selbst den Faden verliert. Eine liberale Wirtschaftsordnung stützt sich daher stets auf ein Set allgemeingültiger Regeln, wobei niemand sicher weiß, zu welchen exakten Ergebnissen sie führen. Ziel ist dabei, möglichst wenig Regeln zu setzen, aber sicherzustellen, dass die wenigen Regeln tatsächlich eingehalten werden. Ja, da wissen wir leider auch nicht, wo das genau hinführen soll. Sachsen ist ja bekanntermaßen eine seltsame Gegend. Und Dresden und Leipzig stechen da noch krasser hervor. Aber alles der Reihe nach. In einem Artikel bei DNN Online unter dem Titel »Dresden – Rot-Grün-Rot und Bürgermeister Seidel zoffen sich gewaltig«, heißt es zunächst: Seidel erklärte bei Facebook die Anhörung für rechtswidrig und schrieb: »Noch herrscht hier keine Anarchie, liebe Stadträte von SPD, Grünen und Linken, sondern für alle geltende Regeln.« Bürgermeister Seidel scheint interessanterweise zu vermuten, dass SPD, Grünen oder Linken am Voranschreiten der Anarchie gelegen wäre. Nur wenige Kilometer entfernt ist Leipzig. In der Lausitzer Rundschau geht es unter dem Titel »Anarchie und Chaos« um dasselbe Thema. Bezug nehmend auf lokale Geschehnisse: Nachdem am Freitag wieder Steine flogen, beschäftigt sich der Landtag mit dem Phänomen »Autonome Szene in Leipzig«, wendet der Grüne Valentin Lippmann entrüstet ein: Man könne nicht eine ganze Stadt in Verruf bringen und so tun, als herrschen dort Anarchie und Chaos. So die Lausitzer Rundschau. Noch einen drauf setzt die Grüne Monika Lazar in einem Gastbeitrag für die Leipziger Internetzeitung. In den letzten Tagen wird in einem Umfang und in einem Stil darüber berichtet, die suggeriert, Leipzig befindet sich im Kriegszustand und Connewitz sei das Zentrum der Finsternis und dort würde seit Jahren Anarchie herrschen. Das verleitet sie zur Aussage: Da fühle ich mich, als ob ich in einem Paralleluniversum lebe. Schöner hätten wir das auch nicht ausdrücken können. Von den Grünen, die mit ihren Wurzeln so gar nichts mehr gemein haben, tatsächlich Back to the Roots mit der WAZ, die unter dem Titel »Vater-Kind-Zeltlager führt zurück zu den Wurzeln« über ein spezielles Vater-Kind-Urlaubserlebnis berichtet, obwohl wir gleich beim Einstieg ein wenig skeptisch sind. »Wir wollen hier in ein paar Tagen ein starkes Gemeinschaftsgefühl aufbauen«, sagt Campleiter Scharf, tauchen wir doch tiefer in den Artikel ein und lesen: Die Kinder sollen richtig aus ihrem gewohnten Umfeld herauskommen und vom Alltagsstress abschalten. Das klingt ja nicht so schlecht. Zudem sollen die Kinder Selbstständigkeit lernen. Aber das bedeutet nicht, dass im Camp Chaos und Anarchie herrschen. Über Verfehlungen, etwa heimliches Naschen oder auch mangelnde Ordnung, urteilt am Ende eines jeden Tages ein Lagergericht. Wie bei einer echten Kammer gibt es einen Richter, einen Anwalt und einen Staatsanwalt. Verurteilt und bestraft werden aber nicht die Kinder, sondern die Väter. Entweder im selbstgebauten Gefängnis mit anschließender Dusche aus mehreren hundert Wasserpistolen oder beim Teeren und Federn mit Sirup. Zurück zu den Wurzeln, wahrlich. Wahlweise den kolonialistischen Indianerfantasien oder dem kafkaesken Prozessterror. Einen spannenden Modellbeitrag finden wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Unter dem Titel »Abgleiten in die Anarchie« geht es um die Möglichkeiten, von hier zur Anarchie zu gelangen. Am Beispiel des Jemen wird eine der Möglichkeiten beschrieben. Der Krieg beschleunigt den Zerfall des Jemens und das Abgleiten in Anarchie. Die zwei wichtigsten Sicherheitsnetze haben sich aufgelöst. Wessen Sicherheitsnetze das waren, wird auch gleich erklärt. Der jemenitische Staat hatte nie für Sicherheit und Wohlstand gesorgt. Er bot lediglich Einzelnen Mechanismen, um sich zu bereichern. Das kennen wir doch auch von anderen Staaten, also allen. Seine Legitimation hat er in den vergangenen Jahren völlig verloren. Und das wünschen wir uns auch für andere Staaten, also für alle. Zum Schluss geht es um Griechenland und die aktuelle Situation. NTV ist offenkundig überrascht, Anarchistinnen auf Griechenlands Straßen zu treffen. Unter dem irreführenden Titel »Was Griechenlands Syriza-Gegner antreibt« heißt es dort: Egal ob Regierungsgegner und Regierungsunterstützer, in Griechenland herrscht Konsens, dass die Sparmaßnahmen überzogen sind. Und weiter heißt es: Die Pro-Euro-Veranstaltung im Herzen Athens beginnt mit der Gegendemonstration. Etwa 150 junge Menschen skandieren gegenüber vom Parlament lautstark Parolen. Einer von ihnen weist entrüstet den Verdacht von sich, er sei hier, um die Regierungspartei Syriza zu unterstützen. Wir sind Anarchisten, erklärt er nachsichtig. Da sind die NTV-ReporterInnen natürlich platt. Was bedeutet das denn bitte? Wir sind gegen die Sparmaßnahmen und gegen den Euro, sagt er. Damit könnte er durchaus als angelsächsischer Finanzredakteur durchgehen. Dann muss er das Gespräch beenden, um einen Mitstreiter beim Halten des großen Transparenz abzulösen. Auf diesem wird unter anderem zum Kampf gegen das Kapital aufgerufen. Darin unterscheidet er sich dann doch von der angelsächsischen Finanzpresse. Ein wenig Vorabrecherchen wäre so einem Medium doch stark anzuraten. Einen dritten Song haben wir auch noch für euch. Dieses Mal ist es das Lied Dada Durak der Band Five Leaves Left aus ihrem Album Six Leaves Left. Mitte Mai 2015 gab die Crew des Anarchistischen Funken die Einstellung der Arbeit an ihrem Blog bekannt. Mehr als 5 Jahre lang begleitete der Blog die Entwicklung der anarchistischen Bewegung mit Kommentaren und Berichten. Wir sprachen mit einem Mitglied des Kollektivs über die Erfahrungen aus dieser Zeit. Erzähl doch bitte etwas über die Ursprünge des Projekts. Der Anarchistische Funke hat angefangen als eine anarchistische Jugendgruppe im November 2009. Und wir haben uns vorgenommen, damals die Idee des Anarchismus und der Anarchie mit leicht verständlichen Texten, ohne viel Szenensprich, vor allem jungen Leuten näher zu bringen. Welcher Mittel habt ihr euch dabei bedient? Hauptsächlich haben wir eigene Texte geschrieben über aktuelle politische Ereignisse oder Sachen in der Region, wie zum Beispiel Nazi-Aufmärsche. Es gab viele Berichte von Demonstrationen. Außerdem haben wir uns mit Dingen beschäftigt wie Religion oder Kommunismus oder auch dem Thema Drogen und haben dazu Texte geschrieben, die nicht super lang sein sollten, sondern eben kurz und verständlich. Und außerdem haben wir Flyer geschrieben und diese ziemlich eifrig verteilt damals. Was waren eure Informationsquellen oder Inspirationen? Informationsquellen waren für die Demoberichte natürlich die Teilnahme an den Demonstrationen. Also wir haben vieles verarbeitet, was wir selbst gesehen haben, was wir selbst erlebt haben. Und ansonsten eigentlich die üblichen Informationsquellen, die man so aus der Szene kennt, also in die Media und sowas. Und als Inspiration hatten wir von Anfang an eigentlich die Revolte in Griechenland nach dem Mord an Alexis Grigoropoulos und die in den Jahren danach ziemlich stark anmutende anarchistische Bewegung in Griechenland, wo es viele Besetzungen gab, viele Uni-Besetzungen gab. Ich erinnere mich da an eine Szene, die wurde auch in der Tagesschau wurde das, glaube ich, gezeigt, wie ein paar Vermummte auf einer griechischen Universität, auf einem sehr antiken Gebäude, die griechische Flagge heruntergenommen haben und eine schwarz-rote Flagge mit einem weißen Anarchiezeichen aufgehangen haben. Das war, als ich das live im Fernsehen gesehen habe, war das ein richtig geiler Moment, weil ich dachte, jetzt geht's in Griechenland erst richtig los. Und es war dann auch wirklich jahrelang Inspirationsquelle, einfach diese Bilder zu sehen von tausenden Leuten, die sich wirklich gewehrt haben gegen die Politik und gegen die Bullen. Kannst du noch etwas mehr erzählen zu diesen Texten, die ihr zu bestimmten Themen verfasst habt? Also wir haben natürlich uns mit Themen beschäftigt, die uns sehr angekotzt haben, wie zum Beispiel Religion, und das tut Religion auch immer noch. Und wir haben uns auch mit Themen beschäftigt, wie zum Beispiel eine andere Gesellschaft aussehen kann, jenseits von Kapitalismus und jenseits von Staaten. Das haben wir allerdings leider nie wirklich so zu Ende geführt, weil wir dann auch leider nicht die Zeit dazu gefunden haben. Und viele Sachen, die auf dem Blog zu sehen sind, sind eigentlich nur Fragmente und wurden nie ganz vollständig verfasst. Könnt ihr einschätzen, wie die Webseite aufgenommen wurde? Das war immer sehr schwierig einzuschätzen, wie die Webseite aufgenommen wurde. Wir wussten oft gar nicht, ob jemand überhaupt unsere Texte liest. Dann gab es aber schon einige Kommentare ab und zu, einige sehr positive Kommentare. Dann gab es auch einige Fragen, woraufhin wir dann auch geantwortet haben. Also einige inhaltliche Fragen. Das fanden wir sehr schön. Und ansonsten war es lange Zeit so, dass wir halt wirklich gar nicht wussten, wie wir aufgenommen wurden. Aber wir haben im Laufe der Zeit dann viele Kontakte geknüpft und von Leuten gehört, die unsere Seite schon mal gelesen haben, was wir dann sehr schön fanden und was uns sehr ermutigt hat, weiterzumachen. Und die Kontakte, die wir durch diese Seite geknüpft haben, die bestehen auch immer noch und die helfen uns auch immer noch in unserer täglichen politischen Arbeit. Die größte Reaktion, die wir bekommen haben, war, als wir den Blog beendet haben jetzt. Es gab sehr viele Kommentare, die gesagt haben, dass es sehr schade ist, dass wir den Blog beenden, dass jetzt etwas fehlen wird, dass sie unseren Blog sehr gerne gelesen haben. Und das fanden wir wirklich sehr schön. Das hatten wir uns so gar nicht gedacht. Wir hatten eigentlich gedacht, dass jetzt die ganzen Trolle kommen und sagen, na, endlich seid ihr weg und so. Aber das ist zum Glück nicht passiert und da sind wir wirklich sehr froh drüber. Und es war sehr schön zu lesen, dass es über die Jahre immer Leser gab, die unsere Texte sehr gut fanden und die uns treu geblieben sind. Das Projekt verändert sich offensichtlich in den letzten Jahren. Was ist da passiert? Ja, wir sind immer mehr zurückgegangen, so von den eigenen Texten schreiben hin zu Copy and Paste von anderen Seiten, teilweise einfach von in die Media links unten Texte kopiert, die wir gut fanden. Das Witzige ist, dass der Blog wahrscheinlich dadurch erst bekannt wurde, durch die ganzen Links. Ja, und der Grund dafür war, dass wir einfach, dass es immer mehr Projekte gab in unserer Gegend, an denen wir uns beteiligen wollten, und so hatten wir immer weniger Zeit, selber Texte zu schreiben. Also wir haben schon Wochen und Monate, bevor wir den Blog dann endgültig eingestellt haben, haben wir überlegt, wie wir das machen können, ob wir das nicht endlich beenden wollen oder wie wir uns nochmal einen Schub geben können und die Sache weitermachen können. Aber es hat dann nicht geklappt, weil wirklich im Moment im Ruhrgebiet speziell sehr viel geht und man in sehr vielen Projekten aktiv sein kann, was natürlich sehr gut ist. Um zum Abschluss zu kommen, was wäre dein persönliches Fazit zur Arbeit von dem Anarchistischen Funken? Also ich finde, das war ein sehr guter Weg, den wir gewählt haben. Wir hätten auch uns in bestehenden Strukturen einbinden können und hätten da wahrscheinlich bessere Leute gehabt mit mehr Erfahrung, die uns hätten helfen können. Aber wir haben uns dazu entschieden, das etwas alleine anzufangen, etwas Eigenes zu machen. Haben dadurch natürlich auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber all das sind Sachen, durch die man lernen kann, durch die man lernen muss. Und wir hatten nie das Gefühl, dass wir einen Schritt zurückgehen, sondern immer, dass wir nach vorne gehen und dass wir uns weiterentwickeln. Ja, und wie wir auch geschrieben haben in unserem letzten Artikel, in unserem letzten Text, das wird in Zukunft weitergehen. Es gibt viele Projekte, es gibt mittlerweile sehr viele Gruppen, bei denen man sich beteiligen kann, und deswegen sahen wir das Ende dieses Blogs auch als Chance, nochmal aufzurufen, dass die Leute sich aktiv einbinden sollen, dass sie sich organisieren sollen, dass sie aktiv werden sollen und dass sie was erreichen können, wenn sie sich zusammentun. Vielen Dank. Zum Schluss haben wir auch noch das Gedicht vertont, das die Crew des Anarchistischen Funken extra für den letzten Blog-Eintrag geschrieben hat. Der Funke. Eine Inspiration. Ein Gedanke. Eine Idee. Ein Funke. Ein Wort. Ein Lied. Ein Bild. Ein Funke. Der Duft der Revolte liegt in der Luft. Der Duft, der dein Herz zum Rasen bringt. Der Duft einer brennenden Barrikade. Der Duft eines Buches voller Wissen. Wunsch, Lied, Inspiration, Bild, Gedanke, Wort. Ein Lied findet den engen Weg in dein fast taubes Gehör, wie ein kleiner Funke auf eine Pfütze Benzin. Ein Bild, dessen einmalige Schönheit deine Augen berührt und endlich vertreibt, was dich einst hat geblendet. Ein Wort, simpel und klein, doch es beschreibt deine endlose Suche nach Freiheit und Liebe. Ein Wunsch, allein in deinem Kopf irrt er umher auf der Suche nach dem Ausgang. Lass ihn raus, leg ab deine Zweifel, öffne deinen Kopf, schrei die Gedanken heraus. Ergib dich der Explosion, die deine Einsamkeit zerstört. Im Link-Tipp geht's auch um Repression. Aber diesmal darum, wie ihr euch und die Daten auf eurem Computer oder Handy am besten schützen könnt. Die Seite prism-break.org bietet eine grandiose Übersicht über alle mögliche Software zum Thema. Von A wie Anonymisierungsnetzwerk über E wie E-Mail bis zu X wie XMPP-Server. Hier findet ihr für fast alles ein passendes Programm. Auch für die Nerds unter euch, die gerne ihren eigenen Server betreiben, finden sich dort sicher noch viele interessante Dinge. Das war's auch schon wieder von uns für diesen Monat. Über Kritik, Vorschläge, Hilfsangebote und Musik freuen wir uns natürlich immer. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter aradio-berlin@riseup.net oder auf unserer Internetseite aradio.blogsport.de. Bis bald! Cara, bueno, de aquí guañe. El cara no tiene cara, es la fava. Come Luis de Pinocho. De momento, contesta plena gente. luce per le parets, una vez de choc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, dieta per a la festa. Con la paloma.